SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit angeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Crossover Elektronika aus Toronto von Tim Penno. Extrem Sex Appeal House Music aus Köln von einem Projekt namens Danito und Atina. Und Techno Sounds aus Sao Paulo von Alex Eschstein. Das sind die drei Essential Tunes vom heutigen Abend. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X, ich bin jeweils am Freitag zuständig für die elektronisch-urbane Clubmusik. Und wow, freezy ist irgendwie wieder geworden, auch hier im Studio. Darum habe ich gefunden, gerade als Opener, ein Track, der einem wirklich Vorfreude wachsen lässt, und zwar auf den Sommer. Ich habe dann vor einem Monat zum ersten Mal exklusiv vorgestellt. Das ist The Black Madonna mit The Voice I Hear. Und ja, ein wirklich wunderbarer, sehr balearischer Sound. Schön, reise ich mit. Viel Spaß. sensationell. Wieder so ein Track, den ich nicht entschließen kann. Bin ich jetzt House oder Techno? Und eben, genau das macht am Schluss ja aus. Das ist Okris Debris. Noch nie etwas von dem oder dieser Produzentin gehört. Laser Gun heisst der Track, das ist der ADS-Mix. Get Me High hat der Kanadier, der Tim Penner, vor 4 Jahren eine riesen Bombe gelandet. Und zwar so ein Acid Deep House Track, der aber dermaßen erfolgreich war, dass er auch nach über 4 Jahren immer noch einen Nachhalt. Und irgendwie hat mir der Name gefallen, Get Me High. Dann habe ich gefunden, okay, wir haben heute ein bisschen verspaced die Crossover Electronica, eben unter anderem aus Toronto vom Tim Penner. Dann hat er außergewöhnlich einen guten brasilianischen Techno von einem Typ namens Alex Stein. Nennen wir doch die heutige Episode Mental X Electronic einfach Get Us Higher. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mentalx. Gerade nach der Sendung bekommst du eine Playlist oder Podcast gratis zum Downloaden. Und du weißt es, den Podcast bekommst du selbstverständlich dann auch for free auf iTunes. Das hier ist ein Touch Talk mit The Guide. We'll be right back. Label, naja, Deep House im weitesten Sinn. Und Juna, ein Deep, ein House-Label vom englischen Trans-Act, den wir verbaufen unter Beyond. Diesmal mit dem Thomas Oliver und As Soon You Will Gun. Eigentlich ist es ja höchst amüsant, wenn auch sehr peinlich. oder einfach ein Fähnchen dreht ist im Wind. Wenn du so bedenkst, irgendwie, welche Entwicklung die elektronische Clubmusik so in den letzten eineinhalb Jahren durchgemacht hat und dass auch DJs, wie zum Beispiel ein Loco Dice, der gefunden hat, ich werde niemals in meinem Leben Techno spielen, oder auch ein Seth Droxler jetzt einfach nur noch vor sich herhämmern, bin ich mal gespannt, wie sie in einem halben Jahr, vielleicht Ende Jahr reagieren, wenn Trance wird ein grosses Revival haben. Gut, natürlich reden wir da nicht von dem kitschigen 90er-Jahr Armin van Buuren und Chiesto Trance, sondern einfach von sehr sphärischen Melodien und ich glaube, das kommt richtig gut. Aber eben, warten wir einfach einmal ab. Das hier, das ist wirklich unglaublich sexy. Thomas Oliver mit Soon You Will Gone. Feeling, you give me. Get Us Higher. Das Thema der heutigen Episode Menschlich Electronic in Anlehnung an Get Me High. Und zwar vom Timpano. Riesige Acid House Nummer, die er vor 4 Jahren gemacht hat und dann auch mal so richtig Aufmerksamkeit erregt hat. Ich habe diese Woche einen neuen Remix bekommen von Timpano. Und ich kann dir sagen, das ist wieder ein absolutes Space-Techno-Monster. Sehr ähnlich wie das hier. Das setzt dominant natürlich auf einen Groove, aber dafür richtig. Das ist das Projekt Untitled, also steht noch nicht fest. Also irgendjemand hat es natürlich schon produziert, aber es ist zumindest ein Name, nicht bis zu mir vorgetragen. Der Track selber, der heisst aber Ligo, und Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/menschlichs. Hey, schönes Wochenende! Smoking Virus Radio, Mental X. Paris heisst der junge Mann, ganz kurz und knapp und entdeckt worden. Er ist von einem New Yorker, einem Techno-Star, nämlich einem Christian Smith auf Tronic Music. Dort hat er seine ersten Releases gehabt. Und dann hat natürlich Monika Kruse aus München gefunden, der wäre auch durch etwas für mein Label, nämlich Terminal M, und prompt hat es einen Plattenvertrag gekartet. Das ist das Terminal M Label, der Monika Kruse ihres Label, und das ist Boris mit Spiral. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit Get Us Higher findest du auf sr.ch/menslex. as all parts. Yeah. Zum ersten Mal von diesen zwei Typen gehört, und zwar Marvin und Guy sind das. Wir haben eben vor einem Jahr schon mal so eine Elektro-Clash-Nummer produziert. Ich habe ihn wirklich fast 12 Monate durchgespielt und habe sie dann auch noch in meine Best-of 2016 Playlist hineingenommen. Jetzt, ein Jahr später, rücken sie nach, das sind Marvin und Guy mit Fire. We'll be right back. SRF Virus Essential Tune. Ist seit über 20 Jahren Techno-Produzent. Sie hat ihre Wurzeln im Soul und in der Funk-Music. Und zusammen sind sie im Moment so das aufstrebendste deutsche House- und Techno-Duo. Danito und Atina heisst es. Die zwei, die sind privat, wie auch natürlich als Produzenten ein Paar. Und gerade so ihre letzte Nummer, die vor 2-3 Wochen vorgestellt habe, Feelings, war schon ein Brett gewesen. Jetzt habe ich diese Woche noch 3 verschiedene Tracks von ihnen bekommen und habe gefunden, allerhöchste Zeit für ein Feature. Und genau das habe ich online gestellt. Das findest du auf srf.ch/mentlix. Übrigens, gerade nach der Show gibt es natürlich Playlisten und den Podcast von der heutigen Show zum Gratis-Downloaden. Podcast, wie gewohnt auf iTunes. Sind Danito und Anita. Und zwar mit Milky Way. Jesse Groover vorhat, hast du von niemand anderem gesehen als vom Quivo, seine neue Scheibe auf Bedrock, nämlich Mambo Jumbo. Und doch haben wir mal so ja, eine Halbzeit für das Handy wieder mal so zum richtigen Shake-Klassiker. Er ist gar noch nicht so alt, 3 oder 4 Jahre. Leider ist er irgendwie untergegangen. Das liegt aber daran, die Plattenfirma hat sich nicht allzu viel Mühe gegeben mit der Bemusterung, was eigentlich total schade ist, weil der Track ist nach wie vor Wahnsinn. Wir tragen seit inzwischen 2 oder 3 Jahren mit mir um und spielen sehr gern und sehr häufig. Und heute oben auch endlich wieder mal hier in der Show. Das ist Cutback vom Italiener Metal Mars. me feel right. is John Degree. You're listening to Virus Radio with Mental X. Wenn der Kanadier der Timpano einen neuen Track oder einen Remix rausgibt, dann weisst du nie so zuerst genau, was dich erwartet. Wird es ein knüppelharter Techno, wird es hausig oder wird sogar ein Transig? Diesmal hat er sich für Space respektive für Trance Music entschieden und auf was für eine subtile Art. Und zwar ist schon inzwischen sein dritter Remix, den er gemacht hat für sein Landsmann, nämlich den Max Graham. Da hat er ja schon auf Cycles wirklich einen unglaublichen Tune produziert. Das hier ist diese Woche rausgekommen als Radio Cut, sprich als eine 3-Minuten-Version. Das kommt natürlich hier nicht auf die Playliste. Der Track muss atmen. Ich spiele hier den Extended Mix. Der kommt dann alles spätestens in 2 Wochen raus. Hintergrundinfos zu dem Genie, zum Timpano, findest du auf srf.ch/mentalx. aus dem tiefsten Underground von Bern. Ja, du hast richtig gehört. Es gibt was Neues aus dem Haus Tiefgang zu vermelden. Lang ist es ruhig gewesen. Sicher schon ein Jahr lang. Kein Release mehr gehabt. Auf jeden Fall, jetzt steht in Kürze wieder ein Jahr. Und produziert hat es diesmal wieder der Jakob Skepsen. Ziemlich düstere, sagen wir mal so, Techno-Deep-Trance-Schiebe. Mein absoluter Favorite auf der EP, das hörst du gerade jetzt, das ist der Skepsen. Und zwar mit Aversion auf Tiefgang-Musik. ist kurz nach der 9. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mentlix und die heutige Episode heisst Get Us Higher. Und da passt natürlich hervorragend der Track von Phoenix dazu. Im Original, genau 20 Jahre alt. Letzte Woche hat er ihn zum ersten Mal vorgestellt, weil es ein neuer Remix ist. Und zwar der Remix von Tilt. Hast du eigentlich schon eine Ahnung, wo das Wochenende den Ausgang gehst? Denk. Naja, gut. Freitag so oben, sprich heute so oben. Da hört man die Radiosendungen. Und alles spätestens morgen so oben passieren doch die einen oder anderen sehr, sehr coolen Sachen. Ja. Zum Beispiel der Karotte und Animal Trainer feiern das 11-jährige Bestehen vom Hive in Zürich. Was sonst noch passiert in einer halben Stunde meiner Club Selections? Tilt Remix von Phoenix und Rise Up. Thank you. Das ist der Ancient-Tune vorgestellt, und zwar sind das aus Israel die beiden Brüder von Audio Junkies zusammen mit dem Kiko, und das Stück heisst Free of Us. Und wirklich unglaublich geile Nummer auf dem spanischen Syncopat-Label. Der Labelchef dort ist der Affekt wiederum. Und Hintergrundinfos dazu bekommst du auf srf.ch/mentlix. Und wenn wir schon gerade im spanischen Leben, nämlich bis Syncopat sind, setzen wir noch einen drauf. Diese Woche haben sie da EP rausgebracht, und zwar vom Alex Stein. Jetzt willst du sagen, wer ist denn das? Ist das irgendetwas Deutsches? Nein, kommt aus Brasilien, genau gesagt aus Sao Paulo. Und gehört in Brasilien so, naja, neben Victor Ruiz, so zu denen Techno-Shooting-Stars. Los das selber, gerade das nächste neue Syncopat von Alex Stein. You bzw. eine Tech House aus Bulgarien tun offensichtlich sehr schizoid, aber richtig geil. Pavel Petrov ist das mit Faith vor 2 oder 3 Wochen zum ersten Mal hier in der Sendung gelaufen. Und es ist auch sowas von sexy, wenn halt auch richtig schön krank. Wo kriegst du das Wochenende genau solchen Sound? Ich würde denken, du gehst schon vielleicht einmal den Karotte hören. Der spielt nämlich morgen so oben, unter anderem neben Steve Buck und Animal Trainer im Hive Club. Das Hive 40 11-jährige Happy Birthday an dieser Stelle. Und das heisst, es wird sicher eine sehr exzessive Nacht. Was sonst noch so passiert, das erfährst du hier. SRF Virus Mental X Club Selection. Und wenn wir schon gerade in Zürich sind, dann bleiben wir noch dort. Möchtest du es eher ein bisschen ruhiger angehen lassen, würde ich dir wieder einmal eine Zukunft empfehlen. Die haben morgen so etwas wie eine britische Ur-Ikone von der Elektronika am Start. Der war schon mal Mitglied, gewesen, ganz, ganz, ganz früher, also Ende 80er Jahre, von der Future Sound of London. Niemand geringer als der Andrew Waterhall spielt morgen sein New Jazz Psycho Electro Techno Set in der Zukunft. In Luzern gehst du am besten immer in einen Rockclub, auch morgens oben. Die haben nämlich den Third Son und Jonas Saalbach von Parkett Music, während in Basel, naja, da gehst du halt natürlich ins Nordstern. Agents of Times, morgens oben am Start. Hintergrundinfos zu der heutigen Show, gerade der Podcast nach der Sendung zum gratis Downloaden, Playlisten und alles, was du brauchst, weil langsam ins Partywochenende, findest du auf srf.ch/bandlegs. Der Podcast gibt es natürlich auch noch auf iTunes. Yeah! Unfortunately, too many of our citizens have lost faith in our biggest institutions, our corporations, our media, and yes, our government still reflect these same values. Each time lobbyists game the system, politicians tear each other down instead of lifting this country up, we lose faith. We lose faith. Band, ein Label mit dem wohl exzentrischsten und, ich glaube, ich darf das sagen, ziemlich durchgeknalltesten Labelchef aller Zeiten, nämlich Ryanair Reynolds. Seine Plattenkritiken, die sind gefürchtet, aber der Erfolg hat ihm recht. Traumschallplatten macht seit bald 20 Jahren wirklich nur gute Sachen. Sehr experimentell zwischendurch, aber manchmal dann eben auch extrem klubby. Wie hier zum Beispiel mit Hidden Empire. Und das ist der neue Track von dieser Band namens A Jazz. Übrigens, Hidden Empire sind nicht von Traumschallplatten entdeckt worden, nämlich von Oliver Koletzki. Und der hat auch etwas Neues, gerade als nächstes. We'll be right back. life. And I'm trying, I'm trying, I'm trying to forget. In the night, I'm just trying to reset. Fokus, der Typ, der eben die Get Me High Scheibe vor 4 Jahren produziert hat, nämlich der Tim Penner. Brandneue Sounds hat er vorgestellt und als Closer jetzt ebenfalls nochmal eine Tim Penner Platte. Wir machen einen Klassiker von ihm, vor 2 Jahre alt oder so ist sie. Auf einem Proton ist sie rausgekommen und zwar Right Till Dawn. So, ich hoffe, ich habe euch können sanft stellenweise ein bisschen groovy und dann zwischendurch auch Bretterabend ins Wochenende begleiten. Würde mich sehr freuen, wenn am nächsten Freitag zu oben ab der 7 Uhr wieder einschaltet. Bin ich wieder live im Studio am Anschauen, live hinter den Turntables am Mixen. und mit dir ins Wochenende zu feiern. Den heutigen Podcast bekommst du in einer guten Stunde, wenn alles klappt, auf srf.ch/mentalx, sonst alles spätestens auf die Mentalx-Playliste. Wie auch den Podcast bekommst du ebenfalls noch auf iTunes. Und jetzt sage ich, genießt das Wochenende, den Start und bis zum nächsten Freitag. Komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.